we've still got trouble with a monster in the south. Heads buried deep in that lion's mouth. Like a jaw snap shut, it keep them apart. If that jaw got broke, it would be a start. Still complains about the foreign. They do better to change in the terms of the trade. There's more tanks than food in the Argonne. It looks like Moscow got it wrong again. Boys hier in Zusammenarbeit mit der britischen Popgruppe Latin Quarter und Radio Africa im Soundcheck des Deutschlandfunks. Friends on the Road heißt die CD der aus Simbabwe stammenden Bundu Boys, und natürlich haben sie auf dieser CD auch eigene Stücke. Hier jetzt eins davon, Foolish Harp. Thank you. Yeah. Boys stammt auch die Sängerin Virginia Mukwesha aus Simbabwe. Hot GT Dance Music nennt sie das, was sie macht. Und von ihrer CD Farai hörten wir den Titel Kambasha. Weiter geht's mit einer Band von der Elfenbeinküste, dem Land also, das uns in den 80ern Alpha Blondy gebracht hat. Leider bislang die einzige Band der Elfenbeinküste, die bei uns in Deutschland bekannt geworden ist. Aber vielleicht schafft das ja die Band Le Zagazugu. Interessant an dieser Band ist das Akkordeon, recht außergewöhnlich für westafrikanische Musik. Dunia kona bwe, imanaka nimisa kabo, imanaka taya kabo, imanaka nyagba kabo, amani nde. Niki sina kunda muzo mefila saye, niki sina kunda muzo mefatu saye, niki sina kunda muzo mesalu saye. Amana ba kona lalila, aba foy tengere moro. Amana ba ila tiena fo, aba foy tengere moro. Amana ba ila woromala, aba fongere note. Amana ba fufu la fo, aba foy tengere moro. Amanyine, oh amanyine jaukale. Yeah, we are. Take a sinner, Kunda Musa, me, me, I say, yeah, we are. Take a sinner. Le Sagazougou von der Elfenbeinküste. Weiter geht die musikalische Reise nach Algerien, wo der Rai-Popstar Khaled bei den dortigen Fundamentalisten in Ungnade gefallen ist, seit er in den USA seine Platten von Don Was, das ist der von der Gruppe Was Not Was, produzieren lässt. Khaleds in diesem Jahr entstandene CD Serbi Serbi, aber auch die davor entstandene Didi, ist jedenfalls ein großartiges Beispiel für Crossover und die Weiterentwicklung des Rai. Aber leider denken die Fundamentalisten in Algerien anders und nennen Khaled einen Verräter. Yeah. Nach Khaled aus Algerien hatten wir die australische Aborigin-Gruppe Yoto Yindi mit einem Stück von ihrer D-Serien-CD und zum Schluss gab's die Dissidenten, Deutschlands Aushängeschild in Sachen Ethno-Beat. Die Dissidenten haben in diesem Jahr ihre CD Jungle Book rausgebracht, die zum Teil in Indien aufgenommen wurde. Und auf dieser CD gibt's neben dem gerade gehörten Titel Jungle Book auch das Stück A Love Supreme. Eine Verbeugung vor dem Jazz-Saxophonisten John Coltrane, der ja auch eine Vorliebe für indische Musik gehabt hat. Hören wir dieses Love Supreme allerdings in einem Dance-Remix und danach geht's dann noch kurz auf einen Sprung nach Pakistan. A love supreme, supreme, supreme, supreme, supreme. A love supreme. Love supreme. aus Pakistan die Sabri Brothers von ihrer ebenso betitelten Doppel-CD und mit der populären Musik ihres Landes, genannt Qali. Und damit geht der Soundcheck hier im Deutschlandfunk heute mit einem Überblick über World Beat, Produktionen von 1993, dem Ende entgegen. Wie gesagt, alle hier vorgestellten Platten sind keine Importe, sondern hier in Deutschland zu bekommen. Also tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuhören, sagt Rainer Blome.